Lektion 4. Text 1. Herr Ober, die Karte bitte. Wolfgang, schau mal, da hinten ist ein gemütlicher Tisch frei. Ja, den nehmen wir. Schön, dass wir mal wieder zusammen essen gehen. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Herr Ober, die Karte bitte. Bitte schön, die Herrschaften. Möchten Sie schon etwas zu trinken bestellen? Ja, ich möchte einen Campari mit Orangensaft. Und ich hätte gerne einen Pilz. Sehr wohl. Ein Campari Orange, ein Pilz. Die Karte sieht ja gut aus. Es gibt so viel, da kann man sich ja kaum entscheiden. Na, dann fangen wir doch mal mit der Vorspeise an. Möchtest du eine Suppe oder... Ja, hier, Weinbergschnecken. Schnecken isst du doch auch gern. Ach, ich weiß nicht. Lieber eine Suppe. Ich glaube, ich nehme eine Fleischklößchensuppe. Oder vielleicht die Tomatensuppe. Ach nein, ich will ja Fisch essen, da nehme ich besser die Krabbencremesuppe. Das passt gut. Also gut, Krabbencremesuppe. Ich nehme die Schnecken. Und dann? Du möchtest Fisch, hast du gesagt. Der ist hier ja sehr gut. Wie wär's denn mit Lachs? Hier, Norweger Lachs vom Grill. Sahne, Meerrettich, Kräuterbutter. Nein, ich mag doch keinen Meerrettich. Aber der Heilbutt in Krabbensoße. Ach nein, da ist ja auch Meerrettich dabei. Was nimmst du denn? Ich nehme die Bärenpfanne. Die ist ganz toll hier. Was ist denn das? Das sind so verschiedene kleine Steaks mit Pilzen und Bratkartoffeln. Die sind allerdings ziemlich fett. So, ein Campari Orange für die Dame, ein Pilz für den Herrn. Haben Sie schon gewählt? Ja, wir nehmen die Krabbencremesuppe und Weinbergschnecken, dann... Oh, das tut mir leid, aber es gibt heute keine Schnecken. Die Schnecken sind aus. So, keine Schnecken. Was nehme ich denn dann? Dann nehme ich die Zwiebelsuppe. Und als Hauptgericht? Für mich die Bärenpfanne, aber keine Bratkartoffeln. Lieber Kroketten. Geht das? Nein, tut mir leid. Kroketten sind auch nicht mehr da. Möchten Sie vielleicht Pommes frites? Nein, nein. Dann schon lieber die Bratkartoffeln. Und... Ja, Lilo, was denn jetzt? Kein Lachs, kein Heilbutt? Ich nehme die Forelle blau. Also dann haben wir Krabbencremesuppe und Zwiebelsuppe, eine Forelle blau und die Bärenpfanne. Und was möchten Sie trinken? Ich bleibe beim Pilz. Und du? Ich hätte gern einen trockenen Weißwein. Da haben wir einen sehr schönen Pfälzer Riesling im Ausschank. Oder möchten Sie die Weinkarte? Nein, nein, ich probiere den Riesling. Sag mal, Lilo, hast du denn schon eine Wohnung gefunden? Und kostet nur 560 Mark und Nebenkosten. Das ist doch wirklich günstig. Na, wie schmeckt es dir denn? Das Fleisch ist sehr gut, nur die Bratkartoffeln sind zu fett. Und deine Forelle? Nicht schlecht. Die Weinsauce ist fantastisch. Der Wein ist übrigens auch sehr gut. Nur die Kartoffeln sind etwas zu kalt. Noch einen Wein und ein Pilz? Nein, danke. Nein, danke. Möchten Sie vielleicht noch ein Dessert? Nein, lieber nicht. Aber ich trinke einen Kaffee. Ja, das ist eine gute Idee. Ich nehme auch einen. Nein, lieber einen Espresso. Also bitte einen Kaffee, einen Espresso...